Erster Paulus, ein Gefangener von Jesus Christus, und Timotheus, der Bruder, schreiben an Philemon. Philemon ist unser lieber Mitarbeiter. Zweiter, sie schreiben auch an Appia, die Schwester, und an Archippus, unseren Mitkämpfer. Sie schreiben auch an die Gemeinde in deinem Haus. Dritter, Gott, unser Vater, und der Herr Jesus Christus geben euch Gnade und Frieden. Vierter, ich danke meinem Gott immer. Ich denke in meinen Gebeten an dich. Fünfter, ich höre von deiner Liebe und deinem Glauben. Du glaubst an den Herrn Jesus und liebst alle Gläubigen. Sechster, ich bete, dass dein Glaube stark wird. So erkennst du alles Gute, das ihr für Christus tut. Siebter, deine Liebe hat mir viel Freude und Trost gegeben. Du hast die Herzen der Gläubigen erfrischt, Bruder. Achter, ich habe das Recht in Christus, dir zu sagen, was du tun sollst. Neunter, aber ich bitte dich lieber, weil ich dich liebe. Ich bin Paulus, ein alter Mann. Ich bin jetzt auch ein Gefangener von Jesus Christus. Zehnter, ich bitte dich für Onesimus. Er ist wie mein Kind, das ich im Gefängnis gefunden habe. Elfter, früher war er für dich nicht viel wert. Jetzt ist er für dich und für mich sehr wertvoll. Zwölfter, ich schicke ihn zu dir zurück. Ich schicke dir damit mein Herz. Dreizehnter, ich wollte ihn gerne bei mir behalten. Er sollte mir helfen, während ich wegen des Evangeliums gefangen bin. Vierzehnter, aber ich wollte nichts ohne deine Erlaubnis tun. Deine gute Tat sollte freiwillig sein, nicht erzwungen. Fünfzehnter, vielleicht war er nur für kurze Zeit von dir weg. So kannst du ihn für immer haben. Sechzehnter, er ist nicht mehr nur ein Diener. Er ist jetzt ein geliebter Bruder. Er ist mir ein Bruder, und er wird dir noch mehr ein Bruder sein. Siebzehnter, wenn du mich als Freund siehst, dann nimm ihn auf wie mich. Achtzehnter, wenn er dir Schaden gemacht hat oder dir etwas schuldet, schreibe es auf meine Rechnung. Neunzehnter, ich, Paulus, schreibe das mit meiner eigenen Hand. Ich werde es bezahlen. Ich sage nicht, dass du mir selbst etwas schuldest. Zwanzigster, ja, Bruder, ich möchte etwas Gutes von dir bekommen. Mach mein Herz froh in Christus. 21. Ich schreibe dir, weil ich weiß, dass du helfen willst. Ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. 22. Bereite auch ein Zimmer für mich vor. Ich hoffe, dass ich durch eure Gebete bald wieder bei euch sein werde. 23. Epaphras grüßt dich. Er ist mit mir im Gefängnis wegen Jesus Christus. 24. Markus, Aristarchus, Demas und Lukas grüßen dich auch. Sie sind meine Mitarbeiter. 25. Die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist.